Am 30. Juni gab ein Sprecher des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes eine Erklärung ab. In der Erklärung hieß es: In letzter Zeit wurde die strategische ballistische Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 10 in den endlosen Himmel erfolgreich gestartet, wodurch die unerschöpfliche Wehrkraft der TVRK, die sich von Tag zu Tag stärkt, nachhaltig demonstriert wurde. Dieser große Erfolg war eine großartige Frucht des unbeugsamen Willens unserer Armee und Bevölkerung dazu, diejenigen, die die Würde und Sicherheit der Nation verletzen wollen, völlig zu vernichten, egal wo sie auch sein mögen, und ihres Geistes der Entwicklung mit eigener Kraft sowie ein bedeutungsvolles Ereignis in der Nationalgeschichte. Angesichts dieses bewundernswerten Ereignisses, dass die Wahrheit, dass der Entschluss der Partei der Arbeit Koreas gleich die Durchsetzung Koreas bedeutet, erneut eindeutig bestätigt hat, spricht die Welt von einer epokalen Entwicklung bei der Erhöhung der nuklearen Fähigkeit und einem großen Ereignis, das die strategische Struktur der TVRK-USA-Konfrontation völlig verändert hat, und meint, dass es dabei eine beispiellos hohe Technik des Erhöhungswinkelschusses demonstriert wurde. Unsere Nation empfindet großen Stolz darauf. Doch die USA, die von der Feindseligkeit gegenüber der TVRK besessen sind, redet wiederum von Verstoß gegen die UNO-Resolution und der schweren Provokation gegen Frieden. Und ihre Anhänger wie Japan stimmen ihnen zu. Auch das völlig arrogante südkoreanische Bakune-Regime stößt einen Schreckenruf aus und handelt ganz böse, statt sich über das großartige Ereignis der Nation, das die Welt bewundert, zu freuen. Die USA, das südkoreanische Bakune-Regime und die Satellitenstaaten von USA benehmen sich unvernünftig und skrupellos, ohne die Realität richtig einzusehen, wo in Schicksal und Zukunft der koreanischen Nation eine außergewöhnliche Wende eingeleitet wird und sich der Strom der allgemeinen Lage verändert. Und ihnen haben wir unmissverständlich etwas zu sagen. Der große Erfolg mit der Rakete Fassung 10 ist ein sensationelles Ereignis, das durch die Praxis die Vollendung der Bereitschaft der TVRK zum Präventivangriff mittels der strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenrakete und die grundlegende Änderung der Lageentwicklung auf der koreanischen Halbinsel angekündigt hat. Bis jetzt war die Lage auf der koreanischen Halbinsel eine Fortsetzung der einseitigen Drohungen der USA und ihrer Anhängerkräfte sowie der militärischen Superspannung daraus. Denn die Amerikaner und ihre Satellitenstaaten wollen unsere Republik um jeden Preis erobern und sie als Sprungbrett für die Herrschaft über die asiatisch-pazifische Region benutzen. Der Atomwaffenbesitz und die Vollendung der Bereitschaft für nuklearen Präventivschlag mittels der strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenrakete sind weder für die Anerkennung durch die anderen gedacht, noch ein Handelsobjekt für die Voraussetzung eines Dialogs. Ob jemand anerkennt oder nicht, sind und bleiben wir Atommacht mit miniaturisierten, leichten und verschiedenartigen Atombomben und eine Militärmacht, die auch über ihre eigene strategische ballistische Mittel- und Langstreckenrakete verfügt. Die USA und das Bakune-Regime sollen die grundlegend veränderte Realität richtig einsehen und nicht leichtsinnig handeln. Das Gelingen mit Fassung 10 gilt den USA und dem Bakune-Regime, die der Zeittendenz zuwiderlaufen, als eine feierliche Warnung unserer Armee und unseres Volkes, dass sie die geänderte strategische Stellung des Gegners richtig verstehen und zum heutigen wichtigen Zeitpunkt eine ordentliche Wahl treffen sollen. Die hochentwickelte atomare Leistung der TVRK wurde in der Tat bewiesen und die TVRK tritt in die Reihe der weltanerkannten Supermächte ein. In dieser Hinsicht sollen der strategische Gesichtswinkel der USA und der Nachbarländer und ihre politische Richtung grundlegend geändert werden. Die USA sollen die völlig geänderte strategische Stellung der TVRK und das Wesen der Änderung der Lage genau einsehen und eine kluge Wahl treffen, bevor es zu spät ist. Ungeachtet der Vergangenheit nannte die TVRK-Seite für die Wiedervereinigung des Vaterlandes und für die Gestaltung des Schicksals der Nation die südkoreanische Regierung Partner, schlug ihr vor, eine neue Geschichte der Wiedervereinigung zu schreiben und gab ihr einen Rat, dass sie die letzte Chance für den Wandel ihres Schicksals verpassen würde, wenn sie den guten Willen der TVRK nicht aufnimmt. Diesen Dat soll die südkoreanische Regierung aufmerksam anhören.